لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره أما بعد. Wir machen inshallah weiter mit dem 58. Fajr-Unterricht, das Buch Jami' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Und wir sind stehen geblieben beim 14. Hadith an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la yahillu dam imri'in muslimin illa bi ihda thalath, الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. Also von Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dass er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam sagte, das Blut eines Muslims wird nicht erlaubt, außer mit eins von drei: der verheiratete Unsüchtige und Seele für Seele und der Verlasser seiner Religion, der Verlasser der Gemeinschaft, überliefert bei Al-Bukhari und Muslim. Ibn Rajab sagt auch weiter über die Geschichte, von, die wir gestern erwähnt haben, über das Ändern der Juden, der Strafe des Steinigens für Unzucht mit der Gesichtsbemalung und Peitschen. Er sagt, Imam Ahmed überlieferte dies auch und bei ihm so sandte Allahs danach, diejenigen, die in Kufr eilen, sollen dich nicht traurig machen bis zu seiner Aussage, wenn ihr dies bekommt, also die Juden sagten, wenn ihr dies bekommt, yani das Urteil, was ihr wollt, dann nehmt es. Ja? Sie sagten, geht zu Muhammad, so wenn er euch die Fatwa gibt mit der Gesichtsbemalung und Patchen, so nimmt es. Und wenn er euch die Fatwa gibt mit der Patchen, dann meidet es. Bis zu seiner Aussage. Und wer nicht nach dem richtet, was Allah hinabgesandet hat, dies sind die Kafirun. Surat al-Ma'idah, Vers 44. Er sagte, über die Juden. Okay. Und die Geschichte wurde auch erzählt von dem Hadith von Jabir. Und es wurde auch von dem Hadith von Jabir die Geschichte von der Besteinigung von den zwei Juden. Und in seinem Hadith ist, so sandte Allah hinab, wenn sie zu dir kommen, dann richte zwischen ihnen oder wende dich von ihnen ab. Bis zu seiner Aussage. Und wenn du zwischen ihnen richtest, dann richte mit gerecht oder mit der Gerechtigkeit, zu den Ma'idah, Vers 42. Und diese Verse, ja, ich rate jeden Bruder, diese Verse oder zu den Ma'idah allgemein und diese Verse vor allem zu betrachten, weil in darin sind sehr viele Nutzen, inshallah. Rajab sagt weiter, und Allah Ta'ala hatte zuerst befohlen, die Frauen, die Unzucht begehen, einzusperren in den Häusern, bis sie sterben oder Allah ihnen einen Ausweg gibt. Dann hat Allah ihnen einen Ausweg gegeben, so ist im Sahih Muslim von Ubada radiallahu anhu von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, nimmt von mir, Allah hat ihnen einen Ausweg gegeben. Die Jungfrau mit der Jungfrau, der Jungfrau mit der Jungfrau, ja, 100 Peitschen und Einsperren eines Jahres. Okay? Und der verheiratete Mann mit der verheirateten Frau, 100 Peitschen und die Besteinigung. Und nach das Äußere dieses Hadithes nahmen eine Gruppe von den Gelehrten und verpflichteten auch den Verheirateten 100 Peitschen auch zu peitschen, dann ihn zu besteinigen, wie Ali radiallahu anhu mit Shuraha al-Hamdaniya gemacht hat. Und er sagte, ich peitschte sie mit oder wegen oder nach Allahs Buch und habe sie besteinigt nach der Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Er meint, er weist darauf hin oder weist darin darauf, dass Allahs in Allahs Buch die Unsüchtigen gepeitscht werden, ohne eine Detaillierung oder Unterscheidung zwischen Jungfrau oder Nicht-Jungfrau. Yani jemand, der verheiratet ist oder nicht. Okay? Natürlich, man muss hier eines betrachten, yani in den Büchern der Sunna und in den Büchern der Salaf, wenn sie sprechen, meistens von Jungfrau, vor allem über die Frau, ja, dann meinen sie damit eine unverheiratete Frau und nicht unbedingt, dass sie, es geht nicht um die Jungfräulichkeit im Endeffekt, sondern dass sie nicht verheiratet ist. Weil das war natürlich in dieser Zeit, dass es natürlich war, dass eine Frau, die nicht verheiratet und unverheiratet ist, Jungfrau ist. Heutzutage ist das, Allah muss sagen, genau das Gegenteil. Zumindest bei den Kuffar. Und die Sunna kam mit der Besteinigung des Verheirateten vor allem neben der Auslegung davon von dem Koran, wie wir bereits erwähnt haben. Und das ist die bekannte Aussage von Imam Ahmad, rahimahullah, und Ishaq, und das ist die Aussage von Al-Hassan und eine Gruppe von den Salaf. Eine andere Gruppe von ihnen sagt, wenn die zwei Verheirateten älter sind, dann werden sie besteinigt und gepeitscht. Und wenn sie Jugendliche sind, dann werden sie besteinigt ohne Peitschen. Weil die Sünde des Älteren ist schlimmer. Vor allem beim Unzucht. Okay? Und das ist die Aussage von Ubay ibn Ka'b und es wurde von ihm auch marfu'an überliefert. Jedoch ist es nicht richtig, dass es marfu' ist. Und das ist die eine. Und das ist eine Überlieferung von Ahmad und Ishaq ebenfalls. Was aber Seele für Seele betrifft, so ist die Bedeutung, dass der Straffähige, wenn er eine Seele tötet, ohne Recht, absichtlich, dann wird er deswegen auch getötet. Okay? Und darauf wies auch der Koran mit seiner Aussage, und wir schrieben über ihnen darin, ja, in der Tora, dass die Seele für Seele ist. Okay? Und Allah Ta'ala sagt auch, O ihr, die ihr glaubt, verpflichtet über euch ist die Vergeltung in den Getöteten. Der Freie für den Freien. Ja, wenn ein Freier getötet wird, dann wird genauso ein Freier für ihn getötet. Ja, wenn ein Freier einen Freien tötet, wird und Sklave für Sklave und werblich, Weibchen für Weibchen und so weiter. Surat al-Baqarah, Vers 78. Und von seiner von das Allgemeine seiner Aussage Seele für Seele gibt es einige Ausnahmen. Davon ist, wenn der Vater seinen Sohn tötet, so ist die Aussage der Allgemeinheit der Gelehrten, dass er nicht dafür getötet wird. Und dies wurde auch bestätigt von Omar und von Nabi sallallahu alaihi wasallam von einigen Aspekten oder von einigen Überlieferungen überliefert. Okay, jedoch wurde über ihre Überlieferungsketten gesprochen. Und Malik sagte, wenn er absichtlich, yani sie sagen, wenn dein Vater seinen Sohn bestraft und er ihn tötet, dann ist das nicht. Ja? Malik sagt, wenn er ihn absichtlich tötet, dann gibt es keinen Zweifel darüber. Das ist das gleiche, wie wenn er ihn schlachten würde. So wird er dafür getötet. Und wenn er auf ihn ein Schwert oder Stock schmeißt, dann wird er nicht getötet. Natürlich, weil das unabsichtliche Tötung oder Mord ist. Ja. وقال البتي okay, er wird getötet, wenn er ihn tötet, wenn er ihn absichtlich tötet. Okay, davon ist auch, wenn der Freie einen Sklaven tötet, so sind die meisten, dass er nicht dafür getötet wird. Und es kam in den Ahadith über deren Überlieferungsketten ja eine Bedenken herrscht darüber. Und es wurde auch gesagt, er wird getötet wegen eines Sklaven von jemand anderen und nicht für seinen Sklaven. Okay? Und das ist die Aussage von Abu Hanifa und seine Gefährten. Und es wurde auch gesagt, er wird getötet wegen seinen Sklaven und der Sklave von jemand anderem. Und das ist die Überlieferung von Al-Thawri und die Überlieferung von einer Gruppe von den Leuten des Hadiths, von Ahlul Hadith. Wegen dem Hadith von Samura, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, wer seinen Sklaven tötet, den töten wir. Und wer ihn verletzt, den, yani ihm ein Körperteil abtrennt, den, mit dem tun wir das Gleiche. Yani. Okay? Jedoch, Imam Ahmad und andere verunglimpften diesen Hadith ja nicht wegen der Überlieferungskette. Okay? Und sie sind sich einig, dass es keine Vergeltung zwischen Sklaven und Freien gibt in beiden Verletzungen. Okay? Nicht Gleiches mit Gleichem. Und dies deutet, und darauf deutet der Hadith von Matrah, und das deutet darauf, dass der Hadith Matrah, dass nicht danach gehandelt wird. Okay, und das ist von dem, womit argumentiert wird, dass das Gemeinte mit der Aussage des Erhabenen Seele für Seele, das Gemeinte damit die Freien, weil er nannte danach die Vergeltung über die Verletzungen und das ist auch und das ist speziell für die Freien. Okay? Auf jeden Fall, davon ist auch, dass ein Muslim ein Kafir tötet. Das ist auch eine Ausnahme. Er wird nicht für ihn getötet. Okay? Dass ein Muslim ein Kafir tötet. Wenn dieser Kafir ein Harbi ist, Harbi bedeutet, dass er in keinen Friedens, in keinen Abkommen mit Muslimen steht und keine Jizya zahlt. Er muss nicht unbedingt kämpfend sein. Natürlich, wenn er kämpfend ist, ist die Sache eh klar. Okay? Kämpfend oder von einem Volk, von Leuten ist, die kämpfend sind, dann ist die Sache eh klar. Aber ein Harbi ist jemand, der kein Abkommen mit Muslimen hat, ein Kafir, der kein Abkommen mit Muslimen hat und keine Jizya zahlt. Okay? Wenn er ein Harbi ist, okay, dann wird er für ihn nicht getötet, ohne eine, mit der Einigkeit der Muslime. Weil die Tötung des Harbis erlaubt ist, ohne Zweifel. Okay? Und wenn er ein Wimmi, jemand, der Jizya zahlt, oder jemand, der Abkommen hat, oder Mu'ahed, so ist die Aussage der Allgemeinheit der Gelehrten, dass er auch nicht für ihn getötet wird. Und das ist in Sahih al-Bukhari von Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, kein Muslim wird wegen ein Kafir getötet. Okay? Und Abu Hanifa und eine Gruppe von Fuqaha al-Kufa sagten, er wird wegen ihm getötet. Und das Rabia überlieferte von Abi al-Baylamani von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er einen Mann von Ahlul Qibla wegen einen Mann von Ahlul Dhimma, yani die Jizya zahlen, tötete. Okay? Und sagte, ich habe mehr Anrecht darauf, auf denjenigen, Ich bin derjenige, der seine Wimme, yani der seinen Schutz, das sind die Leute des Schutzes, yani, erfüllt. Jedoch dieser Hadith ist da'if und mursal. Und Imam Ahmad und Abu Ubaid und Ibrahim al-Harbi und al-Jawzani und Ibn Munzir und al-Daraqutni erklärten ihm zu da'if. Okay? Und Ibn al-Baylamani sagte, da'if, mit ihm entsteht kein Argument. Okay? Und dann, Entschuldige. Und al-Daraqutni sagte, Ibn al-Baylamani ist da'if und mit ihm entsteht kein Argument, wenn er den Hadith komplett gebunden, Mausul yani, macht. Was ist dann, wenn dieser Hadith nur Mursal ist? Ja? Das heißt, seine Aussage ist. Okay? Und al-Jawzani hat es. Er sagte, er hat es nur von Rabia genommen, von Ibrahim ibn Abi Yahya, von Ibn al-Mundakar, Ibn al-Munkadar, von Ibn al-Baylamani und Ibn Yahya ist einer, dessen Hadith gelassen wird. Okay? Und in Marasil Abu Dawud ist auch ein anderer Hadith, das auch Mursal ist, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er am Tag der Schlacht von Khaybar einen Muslim wegen einem Kafir, der durch Betrug getötet wurde, getötet hat. Okay? Jedoch dieser Hadith ist Mursal. Okay? Wie gesagt, und das ist der Madhhab von Malik und Ahl al-Madina, dass die Tötung durch Betrug kein Lob verdient. Okay? So wird der Muslim dafür mit dem Kafir getötet. Das ist der Madhhab von Malik und das ist ein schwacher Madhhab und eine schwache Aussage, weil die Ahadith dafür sind sehr entweder schwach oder mursal. Okay? Davon ist auch von den Ausnahmen, dass ein Mann eine Frau tötet. Okay? So wird er für sie getötet ohne Uneinigkeit. Es gibt keine Uneinigkeit darüber. Wenn ein Mann eine Frau tötet, dann wird er auch für sie getötet. Okay? Und in dem Buch von Amr ibn Hazm von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass der Mann für die Frau getötet wird. Okay? Darum ist das eine Ausnahme, weil Allah Azzawajal sagte, die Gleichen mit den Gleichen. Das ist die Regel von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist ausgenommen von der Regel. Weil ein Mann und Frau sind nicht gleich. So wie der Sklave und der Freie nicht gleich sind. Oder der Junge und Alte nicht gleich sind. Oder verstanden? So. Aber in dieser Sache, wenn ein Mann eine Frau tötet, wird er für sie getötet. Und es ist auch bestätigt von ihm, sallallahu alaihi wasallam, dass er einen Juden tötete, der eine Dienerin, yani eine Frau getötet hat. Und die meisten Ulama sind darauf, dass er das für die Awliya, yani für die Verwandtschaft des Mannes nichts bezahlt wird. Okay, und es wurde von Ali überliefert, dass für sie die halbe Diyya bezahlt wird, weil die Diyya der Frau die halbe Diyya des Mannes ist. Und das ist eine Aussage von einer Gruppe von den Gelehrten und Ahmad in einer Überlieferung von ihm. Okay, so wie gesagt, yani, das ist die Bedeutung von Seele für Seele. Wer eine Seele tötet, ohne Recht natürlich, ohne Recht, ja, und absichtlich, dann wird er auch dafür getötet. Okay? Und das ist natürlich eine Fiqh-Sache, über die es, wie ihr seht, viele Aussagen gibt, aber das ist das, was uns davon interessiert. Und wir wissen auch, dass die richtige Aussage ist, dass ein Muslim nicht für einen Kafir getötet wird, weil da zweifellos ein Hadith herrscht. Ein Muslim wird nicht für einen Kafir getötet und nicht das, was die Tawarit der Herrschaft heute machen, dass sie unsere Geschwister und unsere Brüder töten wegen Kuffar, die nicht einmal yani, Harbiyin sind, sondern yani Allah musta'an, yani Soldaten und yani Diener des Taghuts sind und die yani die Häuser stürmen und die Muslime töten. Möge Allah Azza wa Jal diese Tawagit vernichten. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullah.